Am 7. August wurde die Stellungnahme eines Sprechers des Außenministeriums der TVJK über die historische Bedeutung und die Richtigkeit des gelungenen zweiten Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 als offizielles Dokument der UNO-Vollversammlung und des UNO-Sicherheitsrates Nummer A71-1000S 2017-656 verteilt.